SWR 2 Hörspiel. Mansfield Park von Jane Austen. Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier. Hörspielbearbeitung und Regie Iris Trögelkamp. Komposition Martina Eisenreich. Teil 1. An die 30 Jahre ist es her, dass Miss Maria Ward aus Huntingdon, eine Frau mit gerade einmal 7.000 Pfund, das Glück hatte, sich Sir Thomas Bertram zu angeln, von Mansfield Park in der Grafschaft Northampton und so zum Rang einer Baronetsgattin aufstieg. Mit allem Ansehen und allen Annehmlichkeiten eines vornehmen Hauses und eines stattlichen Einkommens. Die frisch gebackene Baronet hatte zwei Schwestern, denen der neue Rang zustatten kam. Und diejenigen in ihrer Bekanntschaft, die fanden, dass Miss Ward und Miss Frances ihr an Schönheit nicht nachstanden, sagten ihnen beiden zuversichtlich eine kaum weniger vorteilhafte Heirat voraus. Aber es gibt nun einmal nicht so viele vermögende Männer auf der Welt, wie es hübsche Frauen gibt, die sie verdienten. Mrs. Norris, bitte. Nach einem halben Dutzend Jahren blieb mir, Miss Ward, nichts anderes übrig, als den Reverend Mr. Norris zu nehmen, einen Freund meines Schwagers, fast ganz ohne eigenes Vermögen. Und Miss Frances erging es gar noch schlechter. Miss Ward wurde Mrs. Norris und ihre Heirat war genau besehen nicht zu verachten, denn Sir Thomas war in der glücklichen Lage, seinem Freund mit der Pfarrstelle von Mansfield ein Einkommen verschaffen zu können. Und so begannen Mr. und Mrs. Norris ihr Eheglück im Pfarrhaus mit doch immerhin beinahe 1.000 Pfund im Jahr. Und Miss Frances wurde Mrs. Price. Miss Frances heiratete, wie man zu sagen pflegt, unter Stande. Und das, indem sie sich den Marineleutnant Mr. Price ohne Bildung, ohne Vermögen, ohne Verbindungen aussuchte, sehr gründlich. Sir Thomas, bitte. Sir Thomas Bertram hatte Einfluss, den er aus Prinzip, aus Stolz, aus einem allgemeinen Wunsch heraus, das Rechte zu tun und aus dem Bestreben, jeden aus seiner Verwandtschaft in angesehener Stellung zu sehen, gern für Lady Bertrams Schwester eingesetzt hätte. Aber die Stellung ihres Gatten war solcher Art, dass kein Einfluss etwas ausrichten konnte. Und bevor er die Zeit hatte, sich eine andere Unterstützung auszudenken, war es zwischen den Schwestern bereits zum vollständigen Bruch gekommen. Mrs. Price, bitte. Um sich nutzlose Vorhaltungen zu ersparen, hatte Mrs. Price ihrer Familie gar nicht erst zu dem Thema geschrieben. Und so erfuhren sie erst davon, als die Ehe bereits geschlossen war. Sie wohnten so weit auseinander. Die Kreise, in denen sie sich bewegten, hatten so wenig gemein, dass sich in den folgenden 11 Jahren kaum eine Gelegenheit ergab, voneinander zu hören. Fanny hat schon wieder ein Kind bekommen. Am Ende des 11. Jahres jedoch konnte Mrs. Price es sich nicht länger leisten, dem Stolz oder dem Ärger nachzugeben, und auch nur eine einzige Verbindung zu verlieren, die ihr vielleicht von Nutzen sein konnte. Die 9. Niederkunft steht bevor und ich anempfehle dieses bejammernswerte Geschöpf, liebe Schwester, Lieber, deiner und kann auch nicht umhin zu schreiben, wie sehr auch die anderen acht auf ihrem weiteren Lebensweg der Unterstützung eurer Verwandtschaft bedürfen. Der Älteste, William, ist ein Junge von 10 Jahren. Ein hübscher, lebhafter Bursche. Aber was kann ich ihm schon bieten? Besteht vielleicht Hoffnung, dass er Sir Thomas auf seinen Besitzungen in Westindien von Nutzen sein könne? Keine Arbeit wäre zu gering für ihn. Der Brief tat seine Wirkung. Er stellte Frieden und Eintracht wieder her. Sir Thomas gab freundliche Ratschläge, sprach Empfehlungen aus. Lady Bertram schickte Geld und Windeln. Und Mrs. Norris schrieb die Briefe. Was, wenn wir gemeinschaftlich die Verantwortung für ihre älteste Tochter Fanny trügen? Ein Mädchen von mittlerweile 9 Jahren, mit anderen Worten in einem Alter, in dem es mehr Aufmerksamkeit bräuchte, als die arme Mutter ihm je geben könne. Ich glaube, etwas Besseres können wir gar nicht tun. Lassen wir das Kind kommen. Wenn es Mrs. Price tatsächlich von Nutzen sein und uns zur Ehre gereichen soll, müssen wir uns verpflichten, dem Kind das Leben einer Frau von Stande zu ermöglichen. Auch für den Fall, dass die günstige Verbindung, die Sie so zuversichtlich erwarten, ausbleiben sollte. Wo soll denn das Kind als erstes unterkommen, Schwester? Bei euch oder bei uns? So wie die Dinge im Augenblick stehen, ist es zu meinem Bedauern vollkommen undenkbar, dass das Kind bei mir wohnt. Die angegriffene Gesundheit von Mr. Norris schließt es aus. Den Lärm eines Kindes würde er genauso wenig ertragen, wie er fliegen kann. Dann kommt sie wohl besser zu uns. Ja, dieses Haus soll ihr Zuhause sein. Wir wollen sehen, dass wir für sie tun, was ihr zusteht. Sehr richtig. Ich wünschte nur, ich selbst könnte mich nützlicher machen. Aber ihr wisst, ich tue alles, was in meinen Kräften steht. Ich bin ja keine von denen, die eine Mühe scheuen. Wir müssen uns auf großes Unwissen gefasst machen. Auf eine gewisse Gewöhnlichkeit. Ein erschreckend ungeschliffenes Betragen. Aber das sind keine Mängel, die sich nicht beheben lassen. Wie die Dinge stehen, ist für unsere Kinder durch diese Begegnung keine Gefahr zu befürchten. Ihr aber wird es ein großer Gewinn sein. Genau mein Gedanke. Es wird nicht leicht sein, Mrs. Norris, den notwendigen gesellschaftlichen Abstand zwischen den Mädchen zu wahren, gerade wenn sie größer werden. Meine Töchter dürfen nicht vergessen, wer sie sind. Aber zugleich dürfen sie auch ihre Cousine nicht gering achten. Aber sie können nicht ebenbürtig sein. In Stand, Vermögen, Rechten und Aussichten wird es immer einen Unterschied geben. Ich will nur hoffen, dass sie meinen armen Mops nicht ärgert. Ich habe Julia ja gerade erst so weit, dass sie ihn in Ruhe lässt. Ist nicht gerade ein vielversprechender Anfang? Ich hoffe nur, dass sie kein verstocktes Kind ist, wie ihre arme Mutter es früher war. Die kleine Besucherin war bei dieser Begrüßung so unglücklich. Fanny war damals gerade 10 Jahre alt geworden, wie man sich nur vorstellen kann. Sie fürchtete sich vor allen, schämte sich für sich, sehnte sich in ihr verlorenes Zuhause zurück, traute sich nicht aufzublicken, sprach so leise, dass man sie kaum verstehen konnte. Vergebens waren die wohlmeinende Leutseligkeit von Sir Thomas und die unablässigen Beteuerungen von Mrs. Norris, dass sie ein braves Mädchen sein werde. Vergebens lächelte Lady Bertram sie an und ließ sie zu sich und dem Mops aufs Sofa kommen. Ja, nicht einmal der Anblick einer Stachelbeertorte war ihr ein Trost. Sie konnte kaum 2 Bissen davon nehmen, bevor die Tränen sie am Essen hinderten. Das Schweigen von Lady Bertram entmutigte sie. Sir Thomas' ernste Miene ängstigte sie. Mrs. Norris' Ermahnungen bedrängten sie. Die Pracht des Anwesens bestaunte sie, aber sie war ihr kein Trost. Die Räume waren zu groß, als dass sie sich unbekümmert darin hätte bewegen können. Bei allem, was sie anfasste, fürchtete sie es zu zerbrechen. Und sie schlich in ständigem Schrecken, hier vor diesem, dort vor jenem, durchs Haus. Eine Woche war so vergangen. Und niemand wusste etwas von ihrem Leid, weil sie es auf ihre stille, verschlossene Art verbarg. Mein liebes Cousinchen, was hast du? Bist du krank? Nein. War jemand böse zu dir? Überhaupt nicht. Hast du im Unterricht etwas nicht verstanden? Nein. Fehlt dir etwas? Kann ich etwas für dich tun? Nein. Vielen Dank. Du bist unglücklich, weil du deine Mama verlassen hast, meine liebe kleine Fanny. Und es zeigt, dass du ein gutes Mädchen bist. Aber du darfst nicht vergessen, dass du unter Verwandten bist. Unter Freunden, die dich alle lieb haben und dich glücklich machen wollen. Ja, aber mein Bruder. Ich vermisse William. Er wollte nicht, dass ich fortgehe. Aber bestimmt wird William dir schreiben. Ja, das hat er versprochen. Aber ich möge als Erste schreiben. Und wann willst du das tun? Das weiß ich nicht. Ich habe ja auch kein Papier. Wenn das deine einzige Sorge ist? Ja. Dann soll es jetzt gleich sein. Komm mit ins Frühstückszimmer. Da findest du alles, was du brauchst, und wir sind mit Sicherheit für uns allein. Aber wird der Brief denn auch zur Post kommen? Das wird er. Verlass dich auf mich. Und da dein Onkel ihn frankieren wird, kostet er William nichts. Mein Onkel? Ja. Wenn du den Brief geschrieben hast, bringe ich ihn meinem Vater zum Frankieren. Fanny war bei all dem so sehr von ihren Gefühlen überwältigt, dass sie keinen Ausdruck dafür fand. Aber ihr Gesicht, ein paar einfache Worte, gaben Edmund all ihre Dankbarkeit, ihre Freude zu verstehen. Und er fand sie nun doch interessanter, als er gedacht hatte. Stell dir bloß vor, Mama. Unsere Cousine hat nicht mal die Landkarte von Europa im Kopf. Unsere Cousine kann nicht mal die Hauptflüsse von Russland aufzählen. Sie hat noch nie was von Kleinasien gehört. Sie kennt nicht den Unterschied zwischen Wasserfarben und Pastell. Wie merkwürdig. Stell dir vor, sie sagt, sie will weder Musik noch Zeichenunterricht. Das ist allerdings tatsächlich dumm von ihr, meine Liebe. Und zeugt von einem großen Mangel an Ehrgeiz und Begabung. Aber genau besehen frage ich mich, ob es nicht sogar besser ist, denn auch wenn euer Papa und eure Mama dank meiner Fürsprache so gütig sind, sie mit euch zusammen aufzuziehen, ist es keineswegs nötig, dass sie so gebildet ist wie ihr. Im Gegenteil, es ist sehr viel wünschenswerter, dass der Unterschied gewahrt bleibt. Das erste Ereignis von einiger Tragweite in der Familie war der Tod von Mr. Norris. Mrs. Norris musste das Pfarrhaus verlassen und zog in ein Häuschen aus Sir Thomas' Besitz im Dorf. Über den Verlust ihres Gatten tröstete sie sich mit der Überlegung hinweg, dass sie auch ohne ihn gut auskam. Nun war Mr. Norris also tot. Und die Pfarre ging an einen gewissen Dr. Grant, der sich als robuster Mann von 45 erwies und ganz so aussah. Er hatte eine Frau, etwa 15 Jahre jünger als er, jedoch keine Kinder. Und als sie ankamen, eilte ihnen der übliche Ruf anständiger, freundlicher Leute voraus. Ich soll von jetzt an bei Tante Norris wohnen. Tatsächlich? Ja. Ich soll Mansfield Park verlassen und mit ihr ins White Cottage ziehen. Wenn sie selbst dort einzieht, nehme ich an. Nun, Fanny, wenn dir die Sache nicht so zuwider wäre, würde ich sagen, das ist ein ausgezeichneter Plan. Ach, Edmund. Alles andere spricht dafür. Sie sucht sich ihre Freundin und Gefährtin genau an der richtigen Stelle. Und ich bin froh, dass ihre Liebe zum Geld sie nicht davon abhält. Ich liebe dieses Haus und alles, was darin ist. Dort werde ich nichts lieben. Du weißt doch, wie unwohl mir in ihrer Nähe ist. Fanny, du bist jetzt in einem Alter, in dem man besser behandelt wird. Und wenn du ihre einzige Gefährtin bist, dann musst du ihr etwas bedeuten. Ich werde nie jemandem etwas bedeuten. Was sollte dem entgegenstehen? Alles. Meine Stellung, meine Dummheit und Unbeholfenheit. Was Dummheit und Unbeholfenheit betrifft, liebe Fanny, so glaube mir, du hast keine Spur davon. Außer wenn du diese Wörter so unbedacht dahersprichst. Auf Miss Lee können wir künftig wohl verzichten, wenn Fanny jetzt zu dir zieht, Schwester. Zu mir, meine Liebe? Wie kommst du denn darauf? Soll sie denn nicht zu dir ziehen? Ich dachte, das hättest du mit Sir Thomas so besprochen. Ich? Niemals! Du lieber Himmel, was sollte ich denn mit Fanny anfangen? Ich? Eine arme, hilflose, einsame Witwe am Ende ihrer Kräfte. Jemand, der mir wohlgesinnt ist, würde so etwas gewiss nicht vorschlagen. Wie ist Sir Thomas überhaupt auf den Gedanken gekommen? Er hat nur gesagt, dass er damit rechnet. Und gerechnet habe ich damit auch. Wir dachten beide, dass sie dir ein Trost sein wird. Ach, meine Liebe, wozu bin ich denn noch anderes gut als zur Einsamkeit? Wenn ich nur genug zum Leben habe, mehr will ich nicht mehr verlangen. Ich hoffe, ganz so schlecht ist es doch nicht um dich bestellt. Schließlich wirst du, wie Sir Thomas sagt, über 600 im Jahr verfügen. Aber du weißt, die Mittel von Sir Thomas werden beschränkt sein, wenn der Besitz auf Antigua so wenig abwirft. Oh, das kommt sicher bald in Ordnung. Ich weiß, Sir Thomas hat deswegen schon geschrieben. Nun, meine Liebe, wenn also Sir Thomas je wieder darauf zu sprechen kommt, dass ich Fanny bei mir aufnehmen solle, dann kannst du ihm sagen, meine Gesundheit und meine seelische Verfassung ließen es nicht zu. Diese Dinge hatten kaum ein Jahr lang die Gemüter beschäftigt. Da stellte sich in der Familie ein neues Ereignis ein. Schwerwiegend genug, dass es einen gewissen Platz in den Gedanken und Unterhaltungen der beiden Damen beanspruchen konnte. Sir Thomas hielt es für geboten, persönlich nach Antigua zu reisen, um seine Angelegenheiten dort besser zu regeln, und nahm seinen älteren Sohn Tom mit, in der Hoffnung, ihn so aus Kreisen in der Heimat herauszubringen, die nicht gut für ihn waren. Sie verließen England in der Erwartung, fast ein ganzes Jahr lang fort zu sein. Die Mrs. Bertram, Maria und Julia hatten nun ihren festen Platz unter den Schönheiten der Gegend. Ihre Eitelkeit war so vollkommen, dass sie ganz und gar frei davon schienen und niemals einen gezierten Eindruck machten. Und das Lob über dieses Betragen, von ihrer Tante erheischt und ihnen zugetragen, bestärkte sie noch in ihrem Glauben, sie seien ohne Fehl und Tadel. Als der September kam, war Sir Thomas immer noch auf Reisen und ohne Aussicht, seine Geschäfte in nächster Zeit abzuschließen. Unerwartet hatten sich die Verhältnisse verschlechtert. Und da die Ungewissheit in allem damals so groß war, beschloss er, seinen Sohn Tom nach Hause zu schicken und allein auszuharren, bis die letzten Verabredungen getroffen waren. Sollte es dem armen Sir Thomas bestimmt sein, niemals zurückzukehren, dann wäre es doch ein ganz besonderer Trost, seine liebe Maria gut verheiratet zu sehen. Ich denke da zum Beispiel an einen gewissen Mr. Rushworth. Maria Bertram stand jetzt im 21. Jahr und fand ebenfalls, dass es allmählich ihre Pflicht war, zu heiraten. Und da eine Ehe mit dem auf Freiersfüßen wandelnden Mr. Rushworth ihr zu einem Vermögen verhelfen würde, mit dem sie dasjenige ihres Vaters übertraf, und obendrein noch zu einem Haus in der Stadt, wonach ihr gerade ganz besonders der Sinn stand, war es genau dieses Pflichtgefühl, das ihr geradezu moralisch nahelegte, Mr. Rushworth zu ehelichen, sofern es sich einrichten ließ. Mrs. Norris bemühte sich nach Kräften, die Verbindung zu fördern und sie beiden Seiten mit allerlei Anspielungen und Unternehmungen noch schmackhafter zu machen, und schrieb an Sir Thomas. Ich freue mich sehr über die Aussicht auf eine so offenkundig vorteilhafte Verbindung. Die einzige Bedingung, die ich habe, ist, dass die Hochzeit nicht vor meiner Rückkehr stattfinden soll. Ich bin zuversichtlich, dass es mir noch vor Ende des Sommers gelingen wird, alles zur vollständigen Zufriedenheit zu regeln und Antigua wieder zu verlassen. So war der Stand der Dinge im Monat Juli. Fanny war eben 18 geworden, als die Dorfgesellschaft Zuwachs durch den Bruder und die Schwester von Mrs. Grant, die immer noch die Pfarrei bewohnten, erhielt. Mr. und Miss Crawford waren vermögende junge Leute. Henry besaß ein stattliches Anwesen in Norfolk. Mary 20.000 Pfund. Ich sähe es zu gern, wenn ihr beiden euch in dieser Gegend niederließet. Und deshalb sollst du, Henry, die jüngere Miss Bertram, Julia, heiraten. Ein freundliches, hübsches, gutmütiges und gebildetes Mädchen, das dich sehr glücklich machen wird. Oh, ich danke dir für diese Partie. Meine liebe Schwester, wenn du Henry zum Heiraten bewegen kannst, dann musst du raffiniert wie eine Französin sein. Alles, was Engländerinnen ausrichten können, ist schon versucht worden. Er ist der schlimmste Charmeur, den man sich nur denken kann. Wenn deine Mrs. Bertram sich nicht die Herzen brechen lassen wollen, dann sollten sie Henry besser aus dem Weg gehen. Mein lieber Bruder, das will ich von dir nicht glauben. Ich bin ein vorsichtiger Mensch und will mein Glück nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Keiner kann den Stand der Ehe höher schätzen als ich. Die Wonnen, mit einer Ehefrau gesegnet zu sein, scheinen mir trefflich beschrieben in den umsichtigen Worten des Dichters, des Himmels letzte, beste Gabe. Da siehst du, Schwester, wie er ein Wort verdrehen kann. Und schau dir nur an, wie er lächelt. Glaub mir, er ist ein durchtriebener Kerl. Ihr Bruder war kein gut aussehender Mann. Nein. Als sie ihn zum ersten Mal sahen, fanden sie ihn nicht im Mindesten bemerkenswert. Zu dunkel, zu unscheinbar. Aber er war ein Gentleman und seine Umgangsformen waren angenehm. Bei der zweiten Begegnung kam er ihnen schon weniger unscheinbar vor. Sicher, er war unscheinbar, aber seine Haltung war so elegant. Er hatte so gute Zähne, war so wohl proportioniert, dass man die Unscheinbarkeit rasch vergaß. Und nach der dritten Begegnung, einem Essen mit ihm im Pfarrhaus, durfte ihn keiner mehr so nennen. Ja, er war der bemerkenswerteste Mann, dem die Schwestern je begegnet waren. Und beide waren ganz begeistert von ihm. Da Miss Maria Bertram verlobt war, fiel er billigerweise Julia zu. Und Julia war sich dessen vollauf bewusst. Noch bevor seine erste Woche in Mansfield um war, war sie bereit, sich von ihm den Hof machen zu lassen. Mir gefallen deine Mrs. Bertram ausgesprochen gut. Schwesterherz, es sind äußerst elegante, angenehme Mädchen. Allerdings, das sind sie. Und es freut mich, das von dir zu hören. Aber Julia gefällt dir am besten. Oh ja, Julia gefällt mir am besten. Wirklich? Für gewöhnlich gilt Miss Maria Bertram als die Hübsche. Das kann ich mir vorstellen. Sie schneidet in jeder Beziehung besser ab. Und auch ich finde, dass sie die attraktivere von beiden ist. Aber trotzdem wird mir Julia stets am besten gefallen, weil du es so angeordnet hast. Und außerdem ist Miss Bertram verlobt. Vergiss das nicht, mein Lieber. Sie hat ihre Wahl getroffen. Ja, und deswegen gefällt sie mir nur noch mehr. Eine verlobte Frau ist stets umgänglicher als eine unverlobte. Sie ist zufrieden mit sich. Sie ist ihre Sorgen los und nun kann sie ihre Reize spielen lassen, ohne dass sie Verdacht damit erregt. Nun, was das betrifft, Mr. Rushworth ist ein sehr anständiger junger Mann. Und er ist eine sehr gute Partie für sie. Aber Miss Bertram gibt keinen roten Heller für ihn. Das denkst du nämlich über deine liebe Freundin. Ich sehe das ganz anders. Ich bin sicher, dass Miss Bertram Mr. Rushworth innig liebt. Ich konnte es in ihren Augen sehen, als sein Name fiel. Ich habe eine zu hohe Meinung von Miss Bertram, um zu glauben, dass sie ihre Hand ohne ihr Herz vergeben könnte. Die Begeisterung, mit der die Mrs. Bertram für Mr. Crawford schwärmten, überstieg alles, was Miss Crawford so anders in ihrem Wesen an Empfindungen zuzutrauen war. Aber auch sie fand durchaus, dass die Herren Bertram prachtvolle junge Männer waren. Tom war ja auch viel in London gewesen, war lebhafter, galanter als Edmund und folglich musste man ihm den Vorzug geben. Und der Umstand, dass er der Ältere war, sprach ebenfalls sehr für ihn. Schon früh hatte eine Ahnung ihr gesagt, dass sie den Älteren lieber mögen würde. Sie kannte sich gut genug. Meine sehr verehrte Mrs. Norris, ich wünschte, Sie könnten Compton sehen. Es ist schlicht und einfach perfekt. Nie zuvor habe ich erlebt, dass ein Ort sich dermaßen verändert. Wenn Sie jetzt die Auffahrt nehmen, eine der prächtigsten im ganzen Land. Als ich gestern nach Sutherton zurückkehrte, da kam es mir wie ein grausiges altes Gefängnis vor. Ach, schämen Sie sich. Ein Gefängnis. Also hören Sie. Sutherton Court ist das vornehmste alte Haus auf der weiten Welt. Es muss dringend hergerichtet werden, Ma'am. Mr. Rushworth, ich an Ihrer Stelle würde ein paar hübsche Stauden anpflanzen lassen. Bei schönem Wetter geht man so gern zwischen Stauden spazieren. In Compton sind 2 oder 3 schöne alte Bäume gefällt worden und es ist verblüffend, wie sehr so etwas die Perspektive erweitert. Deshalb denke ich, die Allee in Sutherton sollte ebenfalls abgeholzt werden, Miss Bertram. Die Allee? Nein, daran erinnere ich mich nicht. Eine Allee abholzen? Was für ein Jammer. Denkst du dabei nicht auch an Cooper? Gestürzte Alleen, noch einmal beklag ich euer unverdient Los. Hätte ich einen Besitz, den ich neu herrichten wollte, ich würde mich nicht in die Hände eines Gestalters geben. Sie wüssten natürlich auch, was Sie wollen. Aber für mich wäre das nichts. Ich habe keinen Blick für solche Dinge. Nicht die Fantasie. Ich sehe etwas erst, wenn ich es vor Augen habe. Und wenn ich mein eigenes Haus auf dem Lande hätte, ich wäre äußerst dankbar für jeden, der sich der Aufgabe annähme und mir so viel Schönheit, wie er nur könnte, für mein Geld lieferte. Ich würde es mir überhaupt nicht ansehen, bevor es fertig ist. Ich würde mit Freuden die Fortschritte verfolgen. Tja, so hat man es Ihnen beigebracht. Ich bin nicht so erzogen worden. Mein lieber Henry, hast du denn dazu gar nichts zu sagen? Du hast dich doch selbst mit Parks und Gärten beschäftigt. Und nach dem, was ich höre, kann Everingham es mit jedem Herrensitz in England aufnehmen. Ach, was würde ich dafür geben, wenn ich das noch einmal sehen könnte? Das sind Dinge, die Sie interessieren? Sehr sogar. Meinen Plan hatte ich schon auf der Schule in Westminster gefasst. Ein wenig abgeändert, vielleicht noch in Cambridge. Und mit 21 war alles ausgeführt. Ich finde fast, ich sollte Mr. Rushworth darum beneiden, dass ihm die Freude erst noch bevorsteht. Ihnen wird es nie an Beschäftigung mangeln. Statt Mr. Rushworth zu beneiden, sollten Sie ihm mit Ihrem Rat zur Seite stehen. Mr. Crawford, erweisen Sie mir die Ehre. Kommen Sie mit nach Sutherton und seien Sie mein Gast. Das würde Mr. Crawford bestimmt sofort tun, aber warum sollten nicht gleich ein paar mehr von uns mitfahren? Warum nicht einen Ausflug daraus machen? Ich habe nichts dagegen einzuwenden. Das erste Mal, dass Miss Crawford Fanny echten Schmerz bereitete, war, als sie den Wunsch äußerte, reiten zu lernen. Und Edmund ermutigte sie, ohne dass er seiner Cousine damit Kummer oder Kränkungen zufügen wollte. Keinen einzigen Tag, Fanny, sollst du dadurch auf dein Vergnügen verzichten müssen. Miss Crawford unternahm ihren ersten Versuch mit großem Erfolg und ohne dass Fanny ein Ungemach daraus entstand. Am zweiten Tag war es schon schwieriger. Miss Crawford genoss das Reiten so sehr, dass sie einfach kein Ende fand. Aufgeweckt, furchtlos und von kräftiger Natur schien sie zur Reiterin geboren. Fanny beobachtete alles, was dort vorging. Edmund war dicht neben Mary Crawford. Er sprach mit ihr, zeigte ihr anscheinend, wie sie die Zügel halten sollte, fasste sie bei der Hand. All das sah sie. Oder die Fantasie steuerte bei, was dem Auge verborgen blieb. Meine liebe Miss Price, ich komme, um mich persönlich zu entschuldigen, weil ich Sie habe warten lassen. Aber zu meiner Verteidigung habe ich nicht das Geringste vorzubringen. Ich wusste, dass es schon spät war und ich mich ausgesprochen schlecht betrug. Und genau deswegen müssen Sie mir bitte verzeihen. Selbstsucht muss man immer verzeihen, denn sie ist unheilbar. Der Tag des Ausflugs nach Southerton war gekommen. Das Wetter war schön und bald nach dem Frühstück traf die Kalesche ein mit Mr. Henry Crawford an den Zügeln. Da sie nun zu fünft sind, wird es besser sein, wenn eine oben bei Henry sitzt. Der Platz aller Plätze, der begehrte Sitz auf dem Kutschbock war noch frei. Wer würde die Glückliche sein? Wem würde er zufallen? Und Sie, Julia, haben mir doch noch vor kurzem erzählt, Sie würden gern fahren lernen. Da wäre es eine gute Gelegenheit für eine Unterrichtsstunde. Glückliche Julia. Unglückliche Maria. Der Weg führte sie durch eine angenehme Landschaft. Und Fanny, die sich auf ihren Ausritt nie weit entfernt hatte, kam bald in unbekannte Gegenden, nahm glücklich alles Neue in sich auf und bewunderte all die Schönheit. Herzlich willkommen, Miss Bertram. Darf ich Ihnen beim Aussteigen behilflich sein? Mrs. Rushworths Vorschlag, das Haus zu zeigen, wurde wohlwollend aufgenommen. Denn Miss Maria Bertram beflügelte der Gedanke, seine Größe zur Schau zu stellen. Und jetzt kommen wir zur Kapelle. Eigentlich müsste man sie von oben her betreten, damit man sie unter sich liegen sieht. Ich bin enttäuscht. Das entspricht gar nicht meiner Vorstellung von einer Kapelle. Es gibt nichts Großartiges hier, nichts Melancholisches, nichts Erhebendes. So wie wir sie jetzt sehen, wurde keine Seitenschiffe, keine Bögen, keine Inschriften, keine Banner. Keine Banner, Vetter, die wogten im Nachthauch des Himmels. Kein Anzeichen, dass ein schottischer König drunten schläft. Und das heißt, du vergisst, Fanny, wie neu erbaut das alles hier ist. Und welch einen begrenzten Zweck es hat, im Vergleich zu den alten Burg- und Klosterkapellen. Der Raum ist nur für die persönliche Andacht der Familie bestimmt. Beigesetzt sind sie vermutlich in der Dorfkirche. Dort wirst du auch Banner und Inschriften finden. Es ist eine stattliche Kapelle. Und früher wurde sie täglich morgens wie abends genutzt. Der Hauskaplan hielt regelmäßig seine Andachten. Daran erinnern sich noch viele. Aber der selige Mr. Rushworth schaffte die Gottesdienste ab. Jede Generation bringt ihre Verbesserungen. Was für ein Jammer, dass der Brauch abgeschafft wurde. Eine ganze Familie, die sich regelmäßig zum Gebet versammelt. Das ist doch etwas Schönes. Das ist etwas Wunderschönes. Das wird den Herrschaften wohlgetan haben, wenn sie die armen Dienstmädchen und Hausdiener zwingen konnten, Arbeit und Vergnügen ruhen zu lassen und zweimal am Tag ihre Gebete zu sprechen. Und sie selbst ließen sich Ausreden einfallen, damit sie nicht dabei sein mussten. So hat Fanny es mit dem gemeinschaftlichen Gebet nicht gemeint. Wenn Hausherr und Hausfrau nicht daran teilnehmen, dann ist der Brauch nicht mehr viel wert. Die Pflicht zur Anwesenheit, das Steife, Gezwungene, die viele Zeit. Alles in allem ist es einfach eine Qual. Und kein Mensch will es. In Wirklichkeit sind alle mit ihren Gedanken bei etwas vollkommen anderem. Selbst bei einem so ernsthaften Thema kann Ihr lebhafter Geist nicht ernst sein. Schauen Sie sich nur Maria und Mr. Rushworth an, wie sie dort Seite an Seite stehen, gerade so, als hätten sie sich zur Trauung eingefunden. Sieht es nicht genau so aus? Es gefällt mir gar nicht, Miss Bertram so nahe am Altar zu sehen. Wollen Sie der Brautführer sein? Ich fürchte, das würde mir nicht leicht fallen. Tatsächlich ist es schade, dass wir sie nicht gleich hier vermählen können. Hätten wir nur das Aufgebot bestellt. Jetzt sind wir alle beisammen und es könnte gar nicht schöner und gemütlicher sein. Für mich wird es ein ausgesprochen glücklicher Tag sein. wann immer dieser Tag auch kommen mag. Wenn Edmund doch nur schon ordiniert wäre. Mein lieber Edmund, ein Jammer, dass du noch nicht geweiht bist. Denn Mr. Rushworth und Maria stünden bereit. Ordiniert? Was? Sie wollen geistlicher werden? Ja, ich lasse mich weihen, sobald Vater zurück ist. Vielleicht sollten wir erst einmal hier hinuntergehen. Hier gibt es die schönsten blühenden Büsche und die bunten Fasane dazu. James, ich glaube, das Wäldchen ist für alle neu. Auch die Mrs. Bertram haben es noch nicht gesehen. Sie wollen wirklich geistlicher werden, Mr. Bertram. Ich muss sagen, das überrascht mich. Warum sollte es Sie überraschen? Sie müssen sich doch gedacht haben, dass ich einen Beruf ergreife. Und hätten sehen können, dass ich weder Advokat, noch Soldat, noch Seemann bin. Meist gibt es doch einen Onkel oder Großvater, der dem zweiten Sohn ein Vermögen hinterlässt. Oh, ein höchst lobenswerter Brauch, aber nicht überall verbreitet. Ich gehöre zu den Ausnahmen. Und da muss ich selbst etwas für mich tun. Aber warum wollen Sie geistlicher werden? Ich dachte, das ist das Los, das für den Jüngsten bleibt, wenn vor ihm viele andere ihre Wahl treffen konnten. Sie wollen sagen, von sich aus würde sich nie jemand für die Kirche entscheiden? Nie. Ist ein böses Wort. Männer legen gern Ehre ein. Und in allen anderen Berufen lässt sich Ehre erlangen. Nur nicht in der Kirche. So? Ja, ein Geistlicher ist nichts. Einem guten Prediger hört man zu. Man bewundert ihn. Und was Ihren Einfluss auf die öffentlichen Sitten angeht, so dürfen Sie, Miss Crawford, mich nicht missverstehen. Oder glauben, ich wolle die Pfarrer als Richter über alles gute Betragen einsetzen. Als Instanz, die über Eleganz und Etikette urteilt. Zeremonienmeister des Lebens. Ich glaube, man wird jederorts daran, ob die Geistlichen sind, was sie sein sollen oder nicht, erkennen können, wie es um die ganze Nation bestellt ist. Das wird man. Da sehen Sie. Miss Price haben Sie schon vollkommen überzeugt. Ich wünschte, ich könnte auch Miss Crawford überzeugen. Ich verstehe gar nicht, warum allein das Spazierengehen in diesem schönen Wald mich so müde macht. Meine liebe Fanny, wie unaufmerksam von mir. Vielleicht möchte meine andere Begleiterin mir die Ehre erweisen und meinen anderen Arm nehmen? Danke, aber ich bin kein bisschen müde. Allerdings. Also schön. Sie berühren mich ja kaum. Sie stützen sich überhaupt nicht auf mich. Wie leicht der Arm einer Frau sich anfühlt. Im Vergleich zu dem eines Mannes. In Oxford habe ich oft einen Mann eine ganze Straße entlang schleppen müssen. Und im Vergleich dazu sind Sie leicht wie eine Fliege. Ein paar wenige weitere Schritte und sie kamen am Ende eines Weges heraus. Und dort stand, hübsch beschattet, an einer geschützten Stelle, mit Blick über den Grenzgraben hinaus auf den Park, eine breite Bank, auf der sie sich alle drei niederließen. Fanny, warum hast du nicht früher etwas gesagt? Es wird kein schöner Ausflug für dich, wenn du dich so verausgabst. Ich bin gleich wieder bei Kräften. Jede Art körperlicher Tätigkeit erschöpft sie schnell, Miss Crawford. An einem schönen Tag im Schatten zu sitzen, mit Blick hinaus auf das Grün, besser kann man sich doch gar nicht erholen. Ich muss mich bewegen. Die Rast macht mich müde. Ich habe schon bis zum Überdruss in die Ferne geblickt. Ich muss zu dem Eisentor und sehen, wie es von dort aussieht, obwohl die Aussicht bestimmt nicht so schön ist wie von hier. Sie kamen überein, dass sie die Ausmaße des Waldes dadurch ermitteln wollten, dass sie noch ein wenig näher darin spazieren gingen. Fanny erklärte sich für ausgeruht und wäre mitgegangen, aber davon wollten die beiden anderen nichts hören. Edmund ermahnte sie so eindringlich zu bleiben, wo sie sei, dass Widerspruch unmöglich war. Dankbar ließ sie sich durch den Kopf gehen, wie aufmerksam ihr Vetter doch war. Doch ihr eigener Mangel an Kraft bekümmerte sie. Sie sah ihnen nach, bis sie um die Ecke verschwanden und horchte, bis nichts mehr von ihnen zu hören war. weiß. Ganz allein. Meine liebe Fanny, wie kommt denn das? Wo sind denn alle? Edmund und Miss Crawford sind noch weitergegangen. Arme kleine Fanny. Wie übel haben dir die beiden mitgespielt. Du wärest besser bei uns geblieben. Gehen wir doch in den Park, um auch diese Perspektive noch in die Pläne einzubeziehen. Sehen Sie, da vorne der Hügel? Keine halbe Meile weit fort. Der gewährt uns genau den richtigen Ausblick auf das Haus. Das ist die beste, ja, die einzige Möglichkeit, den Rundgang mit Gewinn fortzusetzen. Zu diesem Hügel müssen wir gehen. Und durch dieses Tor. Aber das Tor ist verschlossen. Ich wünschte, ich hätte den Schlüssel mitgebracht. Und nie wieder werde ich ohne den Schlüssel hierher kommen. Und da es Miss Bertrams sehnlichster Wunsch war, hindurchzugehen, endete es damit, dass Mr. Rushworth sich erbot, auf der Stelle den Schlüssel zu holen. Jetzt seien Sie einmal ehrlich. Finden Sie nicht alles in allem das Anwesen schlimmer als erwartet? Nein, überhaupt nicht. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich glaube nicht, dass ich Southerton noch einmal mit so großem Vergnügen sehen werde wie heute. Ein weiterer Sommer wird es für mich kaum schöner machen. Die Fahrt hierher heute Morgen hat Ihnen offenbar großen Spaß gemacht. Sie und Julia haben den ganzen Weg über gelacht. Haben wir das? Ja, das haben wir tatsächlich. Ich glaube, ich habe ihr ein paar alberne Geschichten über einen alten irischen Pferdeknecht meines Onkels erzählt. Ihre Schwester lacht gern. Sie finden sie fröhlicher als mich. Leichter zu amüsieren und folglich angenehmere Gesellschaft. Es wäre mir nicht gelungen, Sie 10 Meilen lang mit irischen Anekdoten zu unterhalten. Von Natur aus, finde ich, bin ich genauso lebhaft wie Julia. Aber ich habe jetzt mehr, worüber ich nachzudenken habe. Das haben Sie gewiss. Und es gibt Situationen, in denen eine ausgelassene Art ein Zeichen von Gefühllosigkeit ist. Ihre Aussichten jedoch sind gut. Da können Sie keine bedrückte Stimmung rechtfertigen. Ja, die Aussichten sind heiter. Meinen Sie das wörtlich oder im übertragenen Sinne? Wörtlich nehme ich an. Ja, gewiss. Die Sonne scheint, der Park wirkt heiter. Doch leider komme ich mir mit dem Eisentor und dem Schutzwall sehr eingesperrt vor. Ich kann nicht hinaus, sprach der Sperling. Wie lange Mr. Rushworth mit dem Schlüssel braucht. Und natürlich würden Sie niemals ohne den Schlüssel und ohne die Erlaubnis von Mr. Rushworth und seinen Schutz hinausgehen. Denn sonst wäre es nicht allzu schwer, sich mit meiner Hilfe hier seitlich am Tor vorbeizudrücken, wenn Sie denn hinaus ins Freie wollen. Sie müssten sich nur dazu bringen, es nicht für verboten zu halten. Verboten? Unsinn. Natürlich kann ich an dieser Stelle nach draußen gelangen. Und das werde ich auch. Mr. Rushworth ist bestimmt gleich hier. Wir laufen ja nicht davon. Oder wenn doch, dann wird Miss Price bestimmt so gut sein und ihm sagen, dass er uns dort auf dem Hügel findet. In dem Eichenwäldchen auf der Kuppe. Du wirst dir wehtun, Marie. Bestimmt verletzt du dich an diesen Eisenspitzen. Zerreißt dir das Kleid. Womöglich fällst du sogar in den Graben. Bleib lieber hier. Danke, meine liebe Fanny. Aber ich und mein Kleid haben es heil überstanden. Also, bis gleich. Wo sind denn die anderen? Ich dachte, Maria und Mr. Crawford sind bei dir. Sie haben den Weg zu dem Eichenwäldchen eingeschlagen. Oh. Na, das haben Sie ja schön eingefädelt. Ich kann Sie nirgendwo sehen. Aber Sie können nicht weit sein. Und ich denke, was Maria kann, das kann ich auch. Aber Julia, Mr. Rushworth wird jeden Augenblick mit dem Schlüssel hier sein. Warte doch auf ihn. Kommt nicht in Frage. Von denen habe ich für heute Vormittag genug. Liebes, ich habe mich gerade erst aus den Fängen seiner grässlichen Mutter befreit. Du weißt ja gar nicht, welche Qualen ich auszustehen hatte. In all der Zeit, die du so glücklich und zufrieden hier gesessen hast. Es hätte genauso gut dich treffen können. Aber du schaffst es in solchen Fällen ja immer, dich rechtzeitig aus dem Staub zu machen. Hast du Mr. Rushworth nicht gesehen? Doch, doch, er ist gerannt, als ging es um sein Leben. Ein Jammer, dass die ganze Mühe nun vergebens ist. Das ist Miss Marias Sache. Ich habe nicht vor, für ihre Sünden gerade zu stehen. Der Mutter konnte ich mich nicht entziehen, aber dem Sohn, dem kann ich aus dem Weg gehen. Ja, ich, habe den Schlüssel. Aber wo sind denn alle? Meine Cousine Maria hat mir ausdrücklich aufgetragen, Ihnen zu sagen, dass Sie sie auf dem Hügel finden. Oder dort in der Nähe. Ich sehe die beiden nirgendwo. Ich glaube nicht, dass ich noch weitergehe. Bis ich am Hügel ankomme, sind sie womöglich längst wieder fort. Ich bin genug gelaufen. Es ist wirklich Pech. Ich finde, sie hätten auf mich warten können. Miss Bertram dachte, sie würden nachkommen. Wenn sie auf mich gewartet hätten, wäre es nicht nötig gewesen. Sagen Sie, Miss Price, sind Sie eigentlich auch eine so große Bewunderin dieses Mr. Crawford wie einige andere hier? Ich für meinen Teil kann nichts an ihm finden. Ich finde nicht, dass er gut aussieht. Gut aussieht? Wie kann man einen so schmächtigen Mann gut aussehend nennen? Er ist keine 1,75 groß. Es würde mich nicht wundern, wenn er nur 1,73 wäre. Ich finde ihn hässlich. In meinen Augen sind diese Crawfords nicht die geringste Bereicherung. Wir sind sehr gut ohne sie ausgekommen. Ich wünschte, ich hätte den Schlüssel bei mir gehabt. Es wäre schade, wenn Sie den anderen nicht nachgingen. Also gut, wenn Sie wirklich meinen, dann sollte ich wohl gehen. Es wäre ja auch dumm, wenn ich den Schlüssel wegen nichts geholt hätte. Mit diesen Worten schloss er das Tor auf und machte sich ohne weitere Umstände auf den Weg. Fanny stellte fest, dass sie mehr Erfolg darin hatte, jemanden fortzuschicken, als ihn zum Bleiben zu bewegen. Es war nicht zu übersehen, dass Miss Crawford und Edmund die Zeit angenehm zugebracht und überhaupt nicht bemerkt hatten, wie lange sie fort gewesen waren. Du hast uns gefehlt, Fanny. Fannys einziger Trost war, dass Edmund ihr versicherte, dass er bestimmt zurückgekommen wäre und sie geholt hätte, wäre sie nicht schon so müde gewesen. Solcher Art wieder vereint, kehrten sie gemeinsam zum Haus zurück. Es war ein wunderschöner Abend, mild und friedlich. Und die Fahrt verlief so angenehm, wie die Ruhe der Landschaft sie nur machen konnte. Im Innern der Kutsche kehrte tiefes Schweigen ein. Die Damen waren erschöpft. Und die Frage, ob der Tag denn nun mehr Freude oder mehr Qualen beschert hatte, mochte sie fast alle beschäftigen. Am kommenden Morgen brachte ein Brief von Sir Thomas Neuigkeiten. Meine geliebte Familie. Die Geschäfte sind so weit abgewickelt, dass ich guten Gewissens planen kann, im September mit dem Postschiff die Heimreise anzutreten. Ich hoffe, Anfang November wieder bei euch sein zu können. Die Nachricht traf Maria härter als Julia, denn ihr bescherte der Vater einen Ehemann. Das waren düstere Aussichten. Er würde ja wohl kaum Anfang November kommen. Es gab doch immer Verzögerungen. Raue See, etwas in dieser Art. Jenes willkommene Etwas, das all denen ein Trost ist, die beim Schauen die Augen und beim Denken den Verstand verschließen. Wie glücklich Mr. Rushworth aussieht. Er denkt schon an den November. Die Rückkehr Ihres Vaters wird ein großes Ereignis. Das wird sie. So viel steht fest. Nach so langer Abwesenheit. Und sie wird ja auch der Auftakt zu weiteren interessanten Ereignissen sein. Ihre Schwester heiratet. Sie werden zum Priester geweiht. Ja. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber da kommen mir die Heroen der Antike in den Sinn, die nach Abenteuern und Heldentaten in fernen Ländern bei ihrer glücklichen Rückkehr den Göttern Dankopfer darbrachten. In diesem Falle handelt es sich nicht um ein Opfer. Es ist ganz ihr eigener Wille. Aber ja, das weiß ich doch. Es war nur ein Scherz. Sie hat nichts anderes getan als das, was jede andere junge Frau tun würde. Und ich zweifle nicht, dass sie sehr glücklich damit ist. Mein anderes Opfer verstehen Sie natürlich nicht. Meine Entscheidung für den geistlichen Stand, das versichere ich Ihnen, habe ich genauso freiwillig gefällt wie Maria die zu ihrer Ehe. Es ist ein Glück für Sie, dass Ihre Neigung sich so schön mit den Vorkehrungen Ihres Vaters trifft. Wie ich höre, steht eine sehr einträgliche Pfarrstelle hier in der Gegend schon für Sie bereit. Ah, und Sie stellen sich vor, dass dies bei meiner Entscheidung nachgeholfen hat. Nein, ich bin mir sicher, das hat es nicht. Danke für deine freundlichen Worte, Fanny, aber nicht einmal ich selbst wäre mir da so sicher. Im Gegenteil, die Gewissheit, dass eine so gute Stelle auf mich wartet, hat mich mit Sicherheit dafür eingenommen. Und ich finde auch gar nichts Schlimmes daran, dass es so ist. Es ist nicht anders, als wenn der Sohn eines Admirals zur Marine ginge. Oder der eines Generals zur Armee. Daran würde auch niemand etwas Schlechtes sehen. Keiner würde etwas dabei finden, dass Sie den Beruf wählen, in dem Ihre Freunde Ihnen am besten von Nutzen sein können. Oder Ihnen unterstellen, dass Sie die Sache weniger ernsthaft betreiben, als es den Anschein hat. Nein, meine liebe Miss Price, und das mit gutem Grund. Der Beruf, ob Armee oder Marine, rechtfertigt sich selbst. Alles spricht dafür. Das Heldenhafte, die Gefahr, die Geschäftigkeit, die Mode. Dass Männer gern Soldaten oder Seeleute werden wollen, kann ihnen keiner verdenken. Aber die Motive eines Mannes, der in den geistlichen Stand tritt und von Anfang an weiß, dass er eine einträgliche Pfarre bekommt, könnten mit mehr Misstrauen betrachtet werden, finden Sie? Ein Geistlicher hat nichts zu tun. Sein ganzes Leben besteht aus Müßiggang und Selbstsucht. Er liest die Zeitung, schaut nach dem Wetter, streitet sich mit seiner Frau. Der Hilfspfarrer übernimmt sämtliche Pflichten. Und die einzige Arbeit des Pfarrers ist das Essen. Sie können persönlich nur mit sehr wenigen der Männer bekannt sein, die Sie so rundheraus verurteilen. Da Sie mich so sehr tadeln, muss ich darauf bestehen, dass ich durchaus in der Lage bin, mir über Geistliche ein Urteil zu bilden. Schließlich bin ich dieser Tage zu Gast bei meinem eigenen Schwager, Dr. Grant. Und auch wenn Dr. Grant ein wahrer Gentleman ist, und ich darf wohl sagen, ein echter Gelehrter und kluger Mann, und obwohl er oft gute Predigten hält und überall angesehen ist, sehe ich doch trotzdem, dass er ein träger, selbstsüchtiger Bon Vivant ist, bei dem sich alles nur um seinen Gaumen dreht, der aber keinen Finger rührt, um jemand anderem etwas Gutes zu tun. Glauben Sie mir, in dem Fall wundert mich Ihr abfälliges Urteil nicht. Fanny, da müssen wir nachgeben. Dr. Grant können wir beim besten Willen nicht verteidigen. Aber deswegen müssen wir nicht gleich seinen gesamten Berufsstand verurteilen. Miss Crawford, kommen Sie! Sie müssen mit uns spielen. Edmund sah ihr nach. In einer wahren Ekstase der Bewunderung für all ihre Tugenden. Von der zuvorkommenden Art bis hin zur grazilen Leichtigkeit ihres Ganges. Wie beschwingt sie es. Wie liebenswürdig. Nie würde sie einen Menschen unglücklich machen. Was für ein Gang. Und immer bereit, anderen gefällig zu sein. Das Akanthus. Wie hell er leuchtet. Das ist Harmonie. Das ist Ruhe. Was da draußen ist, lässt alle Musik und alle Malerei verblassen. Und die Dichtkunst kann es allenfalls beschreiben. Die Welt dort draußen kann jede Sorge lindern und das Herz erhebt sie zur Verzückung. Wenn ich in eine Nacht wie diese hinausblicke, dann kommt es mir vor, als könne es weder Bosheit noch Kummer auf Erden geben. Und gewiss wäre da weniger von beidem, wenn die Menschen sich mehr von der Erhabenheit der Natur leiten ließen und durch die Betrachtung einer solchen Szene über sich hinausgehoben würden. Deine Begeisterung höre ich gern, Fanny. Es ist ein bezaubernder Abend. Und die, die nie gelernt haben, wenigstens ein klein wenig so wie du zu empfinden und nicht schon früh im Leben einen Sinn für die Natur empfangen haben, die kann man wirklich nur bedauern. Du hast mir beigebracht, so zu denken und zu fühlen, Edmund. Ich hatte eine sehr gelehrige Schülerin. Dort der Bär. Nur Cassiopeia sehe ich nicht. Dazu müssen wir nach draußen auf den Rasen gehen. Würde dich das schrecken? Nicht im Mindesten. Schon lange haben wir nicht mehr hinauf zum Sternenhimmel geschaut. Ja, ich weiß gar nicht, wie das geschehen konnte. Wir warten noch, bis das Stück zu Ende ist, Fanny. Miss Crawford, bitte, spielen Sie noch einmal. Fanny blieb seufzend allein am Fenster zurück. Oh, Fanny, du wirst dir noch eine Erkältung holen. Der Ehrenwerte John Yates, Toms neuer Freund, wurde erwartet. Er konnte zu seinen Gunsten wenig mehr ins Feld führen, als dass er ein elegantes Leben auf großem Fuße führte und als jüngerer Sohn eines Lords über ein ansehnliches Vermögen verfügte. Mr. Tom Bertram hatte ihn in Weymouth kennengelernt, wo die beiden 10 Tage lang in derselben Gesellschaft zugebracht hatten. Eine unbedeutende Rolle. Er kam auf den Wogen der Enttäuschung, mit dem Kopf voller Gedanken an die Schauspielerei. Denn die dortige Gesellschaft hatte sich damit die Zeit vertrieben, ein Theaterstück einzustudieren, in dem auch er eine Rolle übernommen hatte. 2 Tage vor der Aufführung hatte der plötzliche Tod einer engen Verwandten der Familie den Plan vereitelt und das Ensemble in alle Winde zerstreut. Eine unbedeutende Rolle, ganz und gar nicht nach meinem Geschmack. Und eine, die ich bestimmt nicht noch einmal übernehmen würde. Aber ich wollte niemandem Schwierigkeiten machen. Lord Ravenshaw und der Herzog hatten sich schon vor meiner Ankunft in Ecclesford die beiden einzig nennenswerten Rollen gesichert. Und auch wenn Lord Ravenshaw anbot, zu meinen Gunsten zu verzichten, konnte ich das natürlich nicht annehmen. So nah war er Glück und Ruhm gewesen. So nah dem großen, begeisterten Zeitungsartikel über die Amateuraufführung auf Ecclesford, dem Sitz des sehr ehrenwerten Lord Ravenshaw in Cornwall. Yates hätte gewiss die ganze Gesellschaft für mindestens 1 Jahr unsterblich gemacht. Wirklich, ein harter Schlag. Das Stück heißt Liebesschwüre. Und Mr. Yates sollte den Grafen Kessel verkörpern. Mit Klagen bezweckt man nichts. Aber die alte Dame hätte sich wirklich keinen ungünstigeren Zeitpunkt zum Sterben aussuchen können. Statt eines Lustspiels, ein Trauerspiel. Was Sie angeht, Yates, so sollten wir zur Entschädigung ein kleines Stück hier in Mansfield aufführen. Und Sie übernehmen die Leitung. Ich glaube tatsächlich, jetzt in diesem Augenblick wäre ich verwegen genug, jede Rolle zu übernehmen, die je geschrieben wurde. Von Shylock oder Richard III. Bis zum sangesfreudigen Helden einer Farce im scharlachroten Umhang, den Dreispitz auf dem Kopf. Lasst uns etwas unternehmen. Was hält uns denn davon ab? Diese 2 Augenpaare bestimmt nicht. Ach, hätten wir doch nur das Theater und die Kulissen von Ecclesford. Da ließe sich etwas machen. Wieso muss es denn ein Theatersaal sein? Wir wollen doch nur ein wenig Vergnügen. Dafür reicht jeder Raum im Haus. Wir brauchen einen Vorhang. Ein paar Längen Grünfries für einen Vorhang. Und vielleicht ist das schon alles. Dazu noch 1 oder 2 Kulissen. Türen für die Auftritte. 3 oder 4 Hintergrundbilder zum Herunterlassen. Ich glaube, wir müssen sogar mit noch weniger zufrieden sein. Nein. Lasst uns keine halben Sachen machen. Wenn wir schon Schauspielern, dann soll es im Theater sein. Mit Parkett, Logen und Rang. Und dann wollen wir ein richtiges Stück vom Anfang bis zum Ende spielen. Mit einer komplizierten Handlung und einem witzigen Nachspiel. Mit einem Tanz oder einer Hornpipe oder mit Gesang zwischen den Akten. Jetzt sei doch kein Spielverderber. Edmund, keiner geht so gern ins Theater wie du. Und keiner ist schon so weit wie du dafür gereist. Um wahre Schauspielkunst zu sehen. Gute, gelernte, gekonnte Schauspielkunst. Aber ich würde nicht einmal von diesem Zimmer ins nächste gehen, um mir die armseligen Versuche eines Ensembles aus feinen Herren und Damen anzusehen, die sämtliche Nachteile von Bildung und guter Erziehung gegen sich haben. Einen dermaßen elenden Billardtisch wie den unseren findet man auf der ganzen Welt nicht noch einmal. Ich kann ihn nicht ertragen und nie wieder will ich mich zum Spiel darauf verlocken lassen. Aber es ist genau der richtige Raum für ein Theater. Mit der richtigen Länge und den richtigen Größenverhältnissen. Und die beiden Türen am hinteren Ende sind wie geschaffen für uns. In 5 Minuten können wir eine Verbindung zwischen beiden herstellen. Wir müssen nur ein Bücherregal im Zimmer unseres Vaters beiseite rücken. Und Vaters Zimmer wird ein ausgezeichneter Aufenthaltsraum für die Schauspieler. Tom, du willst doch nicht im Ernst Theater spielen. Nicht im Ernst? Nie war mir etwas ernster, das versichere ich dir. Ich finde, es gehört sich nicht. Es würde von größter Gefühllosigkeit gegenüber unserem Vater zeugen, solange er abwesend ist und ständig in Gefahr sein kann. Nimm doch nicht mal alles so ernst. Und ich denke, man darf darauf vertrauen, dass wir ein Stück auswählen, das keinerlei Anstoß erregt. Ich fürchte nichts. Ich habe keine Skrupel. Und was Vaters Abwesenheit angeht, die Zeit, in der sie auf seine Rückkehr wartet, muss für unsere Mutter eine Zeit der Sorge sein und wenn wir dazu beitragen können, ihr diese Sorge mit ein wenig Unterhaltung zu vertreiben und sie in den nächsten Wochen bei guter Stimmung zu halten, dann würde ich doch sagen, haben wir unsere Zeit gut angewendet. Und bestimmt wird auch er so denken. Es ist eine sehr sorgenvolle Zeit für sie. Lady Bertram saß bequem in einer Sofaecke. Ein Bild des blühenden Lebens, von Wohlstand, Behaglichkeit und Ruhe. Gerade eben nickte sie ein wenig ein, während Fanny ihr die schwierigeren Stellen ihrer Handarbeit abnahm. Oh je, damit komme ich nicht weit. Wirklich, liebe Mutter, deine Sorge, die wird mir wohl kaum eine Hilfe sein. Was sagst du? Ich habe nicht geschlafen. Aber nein, Mutter, das sagt doch auch keiner. Also, Edmund, auf einem bestehe ich, dass wir mit einer solchen Aufführung nichts Unrechtes tun. Und genau da bin ich anderer Ansicht. Ich bin überzeugt, Vater würde es durch und durch missbilligen. Und ich bin vom Gegenteil überzeugt. Keiner sieht es lieber, dass junge Leute sich in ihren Talenten üben oder fördert sie mehr darin als unser Vater. Als wir schuljung waren, wollte unser Vater, dass wir deutlich sprechen lernen. Aber er würde nie wollen, dass seine erwachsenen Töchter Theaterstücke aufführen. Er hat strenge Vorstellungen davon, was sich schickt. Du musst ja nicht mitspielen, wenn es dir keinen Spaß macht. Aber du kannst uns, anderen, keine Vorschriften machen. Dass ich mitspiele, dagegen verwahre ich mich auf das Strengste. Vielleicht finden sie ja gar kein Stück, das ihnen passt. Der Geschmack deines Bruders und deiner Schwestern scheint mir sehr verschieden. Die Suche nach einem Stück, mit dem alle einverstanden waren, erwies sich tatsächlich als keine leichte Aufgabe. Der Tischler hatte schon seine Anweisungen erhalten und alles ausgemessen. Auch andere Vorbereitungen waren schon im Gange. Aus Northampton war ein dicker grüner Stoffballen geliefert worden und verwandelte sich, nachdem Mrs. Norris ihn zugeschnitten und mit ihrer umsichtigen Art eine volle Dreiviertel-Elle eingespart hatte, in einen Vorhang. Und immer noch hatten sie sich auf kein Stück verständigt. Aber nein, nein, das kommt nun wirklich nicht in Frage. Keine pathetischen Tragödien. Zu viele Personen. Nicht eine einzige nennenswerte Frauenrolle. Alles bloß das nicht, mein lieber Tom. Wie sollen wir das denn besetzen? Dieser Part ist wirklich unzumutbar. Nichts als albernes Possenspiel. Es könnte ja vielleicht von noch angehen, von der ersten bis zur letzten wenn da nicht die Nebenrollen wären. Wenn ich ein Urteil abgeben müsste, würde ich sagen, ich habe es schon immer für das langweiligste Stück der gesamten englischen Literatur gehalten. Ich will mich ja nicht einmischen. Ich bin froh, wenn ich mich irgendwie nützlich machen kann. Aber ich finde, eine schlechtere Wahl könnten wir nicht treffen. So wird das nie etwas. Liebesschwüre. Warum sollten sich die Liebesschwüre nicht für uns ebenso gut eignen wie für die Ravenshaws? Es liegt doch auf der Hand. Was haltet ihr davon? Hier gibt es zwei großartige tragische Rollen für Yates und Crawford. Und für mich hätten wir den Butler, der in Reim redet, sofern niemand anderes ihn spielen will. Eine unbedeutende Rolle, aber genau, was ich gerne machen würde. Den Rest können alle spielen. Festlegen müssen wir uns nur bei Graf Kessel und bei Anhalt. Da ich die Rolle des Baron Wildenhain bereits zur Hälfte auswendig kann. Mir ist es einerlei. Ich nehme die, die Mr. Yates nicht nimmt. Bei der Rolle des Barons kommt es besonders auf Statur und Körpergröße an. Die Rolle ist Ihnen, Mr. Yates, wie auf den Leib geschneidert. Wir haben nicht genug Frauenrollen. Amelia und Agatha könnten von Maria und mir gespielt werden. Aber es gibt keine passende Rolle für Ihre Schwester, Mr. Crawford. Einspruch. Die Rolle der Amelia muss unter allen Umständen an Miss Crawford gehen, sofern sie bereit ist, diese zu übernehmen. Genauso selbstverständlich, wie die der Agatha einer meiner Schwestern zufällt. Die beiden werden Amelia ohne Murren hergeben, denn es ist ja eine durch und durch komische Rolle. Ich muss Miss Julia inständig bitten, sich nicht an der Rolle der Agatha zu versuchen, denn sonst ist es um meine Ernsthaftigkeit geschehen. Das dürfen Sie nicht, auf gar keinen Fall. Ich könnte es nicht ertragen, Ihr Gesicht bleich von Schmerz gezeichnet vor mir zu sehen. Ich müsste unweigerlich daran denken, wie wir herzlich zusammen gelacht haben, und dann bliebe mir in der Rolle des Frederick nichts anderes übrig, als mit seinem Ränzlein die Flucht zu ergreifen. Oh ja, Maria muss Agatha spielen. Maria wird die beste Agatha sein. Julia glaubt zwar, sie sei zur Tragödie geboren, aber ich würde ihr die Rolle nicht anvertrauen. Sie sollte lieber die alte Frau vom Lande spielen. Die Frau des Dörflers. Die passt zu dir, Julia. Die alte Dame mildert die hochfliegende Herzensgüte ihres Gatten mit viel Temperament. Du sollst die Frau des Dörflers sein. Die Frau des Dörflers? Wie kommen Sie denn darauf? Die unscheinbarste, armseligste, unbedeutendste Rolle. Die reinste Banalität. Nicht ein einziger nennenswerter Auftritt. Das wollen Sie Ihrer Schwester andrehen? Schon der Vorschlag ist eine Kränkung. Nein, nein, Julia darf nicht die Emilia spielen. Das ist überhaupt keine Rolle für sie. Sie würde ihr nicht gefallen. Sie würde sie nicht gut spielen. Sie ist zu groß und kräftig dafür. Emilia sollte klein, leicht, mädchenhaft, behende sein. Das passt zu Miss Crawford und zu niemand anderem. Sie hat das Äußere dafür und ich bin überzeugt, sie wird es wunderbar machen. Miss Crawford muss Emilia sein. Sie wird eine ausgezeichnete Emilia. Keine Angst, ich will die Rolle ganz bestimmt nicht. Ich soll nicht die Agatha spielen und da spiele ich ganz bestimmt auch nichts anderes. Und was Emilia angeht, sie ist mir unter allen Rollen dieser Welt am widerlichsten. Ich verabscheue Emilia zutiefst. Ein abstoßendes, freches, unnatürliches, unverschämtes kleines Mädchen. Ich bin ja von Anfang an gegen eine Komödie gewesen. Und das ist Komödie in ihrer schlimmsten Form. Wir haben ein Stück. Liebesschwüre soll es sein. Oh nein. Und ich spiele den Grafen Castle. Zuerst trete ich in einem blauen Anzug mit scharlachrotem Satinumhang auf, dann in einem wunderschönen Jagdrock. Oh, das wird eine Pracht. Oh nein, Liebesschwüre. Man kann nur staunen, dass wir nicht früher darauf gekommen sind. Aber was machen Sie mit den Frauenrollen? Ich übernehme die Rolle, die seinerzeit Lady Ravenshaw spielen sollte. Und Miss Crawford soll Emilia sein. Ich habe 3 Auftritte. 42 Mal komme ich zu Wort. Meine liebe Maria, ich muss dir doch sagen, dass das Stück mir außerordentlich unpassend für eine häusliche Aufführung scheint. Und ich kann nur hoffen, dass du es dir noch anders überlegst. Und ich bin mir sicher, das wirst du, wenn du es erst einmal gründlich gelesen hast. Wir sehen diese Dinge sehr unterschiedlich. Ich bin mit dem Stück gut vertraut, das versichere ich dir. Und von ein paar wenigen Stellen abgesehen, die wir natürlich weglassen, kann ich nichts Anstößiges daran entdecken. Ich bin schließlich nicht die einzige junge Frau, die es für eine häusliche Aufführung vollkommen passend findet. Umso bedauerlicher. Aber in dieser Sache ist es an dir, mit gutem Beispiel voranzugehen. In allen Fragen der Etikette muss dein Betragen den anderen Richtschnur sein. Ich kann den anderen doch keine Moralpredigten wegen einer solchen Angelegenheit halten. Das wäre nun wirklich ungehörig. Glaubst du denn, dass ich das von dir erwarte? Nein. Lass statt einer Moralpredigt dein Verhalten sprechen. Du solltest keine Rolle übernehmen, die sich nicht schickt, mein liebes Kind. Das wäre Sir Thomas nicht recht. Ich bin überzeugt, dass Sir Thomas es nicht gutheißen würde. Siehst du, mein Kind? Hast du gehört, was Edmund sagt? Wenn ich die Rolle ablehne, dann nimmt Julia sie bestimmt. Was? Obwohl sie deine Gründe kennt? Ach, sie glaubt wahrscheinlich wegen unserer unterschiedlichen Stellung, weil sie ja nicht verlobt ist, muss sie nicht so viel Rücksicht nehmen wie ich. Und wenn wir alle so zartfühlend sind, wird aus der Aufführung nie etwas. Genau, was ich auch gerade sagen wollte. Wenn ihr an jedem Stück etwas auszusetzen habt, führt ihr am Ende gar nichts auf. Das ganze Geld wäre zum Fenster hinausgeworfen. Aber es gefällt mir gar nicht, dass ich mich so herausputzen soll. Ich werde mich ja kaum wiedererkennen. Im blauen Anzug. Mit scharlachrotem Satinumhang. Nun, wie geht es voran? Was haben Sie beschlossen? Ach, ohne Sie kommen wir nicht weiter. Meine lieben Freunde, Sie beschäftigen sich hier in aller Ruhe mit Ihren Karten und Wirtshäusern. Was aber wird aus mir? Wer soll den Anhalt spielen? In welchen der anwesenden Herren werde ich das Vergnügen haben, mich zu verlieben? Ich hatte die Wahl zwischen den beiden Rollen und fand die des Grafen besser. Obwohl es mir gar nicht behagt, dass ich mich dafür so herausputzen muss. Das war bestimmt eine weise Entscheidung. Anhalt ist eine schwierige Rolle. Der Graf hat 42 Mal etwas zu sagen. Das ist auch keine Kleinigkeit. Es überrascht mich überhaupt nicht, dass niemand den Anhalt spielen will. Emilia hat es nicht besser verdient. So eine vorwitzige junge Dame kann den Männern schon Angst machen. Ich würde die Rolle liebend gern übernehmen, wenn es denn möglich wäre. Unglücklicherweise gibt es Szenen, in denen der Butler und Anhalt gemeinsam auftreten. Aber ich habe den Gedanken noch nicht ganz aufgegeben. Ich sehe zu, was sich machen lässt. Ihr Bruder sollte die Rolle spielen. Glauben Sie nicht, dass er dazu bereit wäre? Ich werde ihn nicht darum bitten. Mr. Edmund Bertram. Da Sie nicht selbst mitspielen, frage ich Sie um Ihren unparteiischen Rat. Wie sollen wir mit der Rolle des Anhalt verfahren? Was würden Sie vorschlagen? Ich schlage vor, dass Sie ein anderes Stück auswählen. Wenn es denn überhaupt eine Rolle gäbe, die Sie auf die Bühne locken könnte, dann wäre es doch wohl die des Anhalt. Schließlich ist er geistlicher. Dieser Umstand würde mich keineswegs verlocken, denn es täte mir leid, wenn ich die Figur durch mein schlechtes Spiel lächerlich machte. Es muss sehr schwierig sein, Anhalt nicht wie einen steifen, feierlichen Moralprediger aussehen zu lassen. Fanny, wir brauchen deine Dienste. Ja. Oh, wir wollten dich nicht aufscheuchen. Wir brauchen dich nicht sofort, erst später in unserem Stück. Du musst die Frau des Dörflers spielen. Ich? Nein. Nein, da müsst ihr mich wirklich entschuldigen. Ich kann nicht Theater spielen, nicht um alles in der Welt. Die Schauspielerei ist wirklich nichts für mich. Aber du musst spielen. Wir können auf dich nicht verzichten. Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist nur eine winzige Rolle, eine Kleinigkeit. Insgesamt nicht mehr als ein halbes Dutzend Sätze. Und es macht nicht viel aus, wenn niemand versteht, was du sagst. Du kannst so leise sein, wie du willst, aber wir brauchen dich auf der Bühne. Wenn Sie schon Angst vor einem halben Dutzend Sätzen haben, was würden Sie dann erst mit einer Rolle wie der meinen machen? Ich muss 42 lernen. Ich kann wirklich nicht Theater spielen. Doch, doch, für uns reicht es allemal. Lerne deinen Part, den Rest bringen wir dir schon bei. Du hast nur zwei Szenen und ich spiele deinen Mann. Ich sage dir, wann du dran bist, ich schubse dich an die richtige Stelle und du wirst deine Sache sehr gut machen. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Nein, wirklich. Tom, du musst mich entschuldigen. Du kannst dir das nicht vorstellen. Es wäre vollkommen unmöglich. Wenn ich es versuchte, würde ich euch nur enttäuschen. Puh, sei nicht so zimperlich. Niemand erwartet, dass du perfekt bist. Du brauchst ein braunes Kleid und eine weiße Schürze und dazu eine weiße Haube. Und wir müssen dir ein paar Falten aufmalen und ein paar Krähenfüße in den Augenwinkeln. Danach bist du eine hübsche alte Frau. Ihr müsst mich entschuldigen. Ihr müsst mich wirklich entschuldigen. Was für ein Aufhebens wegen nichts. Ich schäme mich wirklich für dich, Fanny, dass du deiner Familie wegen einer Nichtigkeit solche Umstände machst, wo alle dich so gut behandeln. Übernimm die Rolle. Zier dich nicht so und gib endlich Ruhe, ich bitte dich. Dräng sie nicht, Tante. Es ist nicht recht, sie so zu bedrängen. Ich dränge ja gar nicht, aber für mich ist sie ein sehr starkköpfiges, undankbares Mädchen, wenn sie nicht tut, was ihre Tante und ihre Vettern von ihr wünschen. Wirklich undankbar, wenn man bedenkt, wer sie ist und wo sie herkommt. Ich fühle mich nicht wohl an diesem Platz. Mir ist zu heiß. Nehmen Sie es sich nicht zu Herzen, meine liebe Miss Price. Heute ist ein grässlicher Abend. Fanny mochte Miss Crawford nicht besonders, aber in diesem Augenblick war sie sehr dankbar für ihre Freundlichkeit. Und als Miss Crawford einen Blick auf ihr Nähzeug warf und davon sprach, wie gern sie selbst auch so geschickt im Handarbeiten wäre und um das Muster bat, und als sie sich des Weiteren erkundigte, ob Fanny in jüngster Zeit etwas von ihrem zu See fahrenden Bruder gehört habe und hinzusetzte, sie würde ihn sehr gern kennenlernen und stelle ihn sich als einen stattlichen jungen Mann vor, und Fanny riet, ein Porträt von ihm zeichnen zu lassen, bevor er erneut in See stach, da musste sie sich eingestehen, dass die Schmeicheleien ihr gut taten. Und konnte nicht umhin, Miss Crawford mit mehr Begeisterung als eigentlich beabsichtigt zu lauschen und zu antworten. Miss Crawford, mit dem größten Bedauern, ich kann unmöglich die Rolle des Anhalt zusätzlich zu der des Butlers spielen. Aber wir werden keine Mühe haben, die Rolle zu besetzen. Charles Maddox ist ein Gentleman, wie er am Buche steht. Ich werde also morgen mein Pferd nehmen, nach Stoke hinüberreiten und ihn engagieren. Ich bin nicht allzu zuversichtlich bei unserem Stück. Es wird sehr unerfreulich werden und ganz und gar nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Herein. Hast du ein paar Minuten Zeit für mich, Fanny? Ja, natürlich. Ich brauche deinen Rat. Ich möchte deine Meinung hören. Meine Meinung? Sie haben ein Stück ausgewählt, wie es unpassender kaum sein konnte. Und zu einem Überfluss wollen Sie nun auch noch einen jungen Mann um Unterstützung bitten, den wir kaum kennen. Das ist das Ende aller Diskretion und Schicklichkeit. Und es wäre mehr als nur Vertrautheit. Es wäre Intimität. Und es scheint mir ein so großes Übel, dass ich es, wenn irgend möglich, verhindern muss. Findest du das nicht auch? Doch, aber was soll man tun? Dein Bruder ist so entschlossen. Es gibt nur einen Ausweg, Fanny. Ich muss den Anhalt selbst übernehmen. Ich tue es wirklich nicht zum Vergnügen. Niemand erweckt gern auch nur den Anschein der Wankelmütigkeit, aber mir fällt keine andere Lösung ein. Dir vielleicht, Fanny? Nein, im Augenblick nicht, aber... Aber? Ich sehe, du bist anderer Meinung. Versetz dich in Miss Crawfords Lage, Fanny. Stell dir vor, wie sie mit einem Fremden zur Seite Emilia spielte. Sie hat ein Recht auf unser Mitgefühl. Denn man sieht doch, wie sie leidet. Wir müssen Rücksicht auf ihre Gefühle nehmen. Scheint es dir nicht so, Fanny? Miss Crawford tut mir leid. Aber noch mehr tut es mir leid, dass du in eine Sache hineingezogen wirst, die du von Anfang an nicht wolltest. Solange ich verhindern kann, dass die Angelegenheit in aller Munde ist, sodass unsere Dummheit nicht nach draußen dringt, nehme ich das gern in Kauf. Wäre das nicht den Einsatz wert? Es spricht gewiss einiges dafür. Dann gib mir deine Zustimmung, Fanny. Ohne sie ist mir nicht wohl. Ach, Edmund. Wenn du dich gegen mich stellst, dann sollte ich mir selbst nicht trauen. Und doch, aber... Von dir hätte ich erwartet, dass du Miss Crawfords Gefühle besser verstehst. Bestimmt wird sie sehr froh sein. Es muss eine große Erleichterung für sie sein. Nie habe ich sie liebenswürdiger gesehen als gestern Abend in ihrem Betragen dir gegenüber. Damit hat sie sich einen Anspruch auf mein Wohlwollen erworben. Sie war sehr freundlich, das steht fest. Und ich bin froh, wenn es ihr erspart bleibt. Danke, Fanny. Danke. Edmund wollte nun doch Schauspieler sein. Nach all seinen Einwänden. Einwänden so berechtigt und so beherzt vertreten. Nach all den Worten, die sie von ihm gehört, den Blicken, die sie bei ihm gesehen hatte. Nach allem, was sie über seine Gefühle wusste. Konnte das wirklich sein? Edmund so wankelmütig? Machte er sich nicht selbst etwas vor? Beging er nicht einen Fehler? Frederick! Um Gottes Willen, so finde ich euch wieder. Was ist das? Redet! Alles ging nun seinen geregelten Gang. Das Theater, die Schauspieler und Schauspielerinnen, die Kostüme, alles entwickelte sich. Mein Gott! Mir ist so schwindelig. Fanny selbst bereitete nach ihrer eigenen Überzeugung das Stück ebenso viel unschuldige Freude wie allen anderen. Henry Crawford spielte gut. Und mit Vergnügen stahl sie sich ins Theater, um den Proben für den ersten Akt zu lauschen. Auch wenn manche Stellen aus Marias Rolle ihr nicht ganz behagten. Auch Maria spielte für ihre Begriffe gut. Zu gut sogar. Und nach den ersten ein oder zwei Proben saß Fanny als Einzige im Publikum und machte sich, sei es als Souffleuse, sei es als Zuschauerin, oft sehr nützlich. Soweit sie es beurteilen konnte, war Mr. Crawford mit Abstand der beste im Ensemble. Er besaß mehr Selbstvertrauen als Edmund, mehr Urteilsvermögen als Tom, mehr Talent und Geschmack als Mr. Yates. Bin ich hier richtig? Oh, meine liebe Miss Price, bitte verzeihen Sie, aber ich bin gekommen, um Sie um Hilfe zu bitten. Oh. Erlauben Sie mir, Ihnen ein Weilchen Gesellschaft zu leisten? Und tun Sie mir den Gefallen und hören Sie mich bei meinem Auftritt im dritten Akt ab. Hier. Schauen Sie sich diese Passage an. Und diese. Und diese. Ja. Wie soll ich ihm denn bei so etwas ins Gesicht sehen? Könnten Sie das? Sie haben ja auch manchmal den gleichen Blick wie er. Tatsächlich. Ich will gern mein Bestes versuchen, aber ich muss die Rolle lesen. Auswendig kann ich kaum etwas davon. Könnte Sir Thomas jetzt hier reinschauen, er würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, denn im ganzen Haus wird geprobt. Yates hält seine Tiraden im Esszimmer. Ich habe ihn gehört, als ich die Treppe heraufkam. Und das Theater ist natürlich von Agatha und Frederick besetzt. Maria und Henry bekommen von ihren Proben ja nie genug. Ich habe übrigens vor 5 Minuten einmal hineingeschaut, zufällig gerade in einem der wenigen Augenblicke, in denen sie sich nicht umarmen. Mr. Rushworth war bei mir und ich fand seine Miene ein wenig bedenklich, also bog ich die Sache ab, so gut ich konnte, und flüsterte ihm zu, wir bekommen eine ausgezeichnete Agatha. Es ist etwas so Mütterliches in ihrer Art, so mütterlich in ihrer Stimme und in ihrem Ausdruck. Habe ich das nicht gut gemacht? Gleich sah er wieder beschwingter aus. So, jetzt mein Auftritt. Fanny, könntest du mich... Überraschung, Verlegenheit und Vergnügen mischten sich bei der unverhofften Begegnung auf allen 3 Gesichtern. Ich will heiraten. Und da Edmund mit genau dem gleichen Anliegen gekommen war, das Miss Crawford hergeführt hatte, hielten sich Verlegenheit und Vergnügen auf den Mienen dieser beiden noch eine ganze Weile. Denn ich liebe. Jetzt mussten sie zusammen proben. Also den Grafen. Oh, weg, weg mit dem Narren. Wenn Fanny ihnen zusah, vergaß sie alles um sich her. Und einmal mitgerissen von Edmunds immer stürmischerem Vortrag, hatte sie gerade das Buch zugeklappt und nicht aufgepasst, als ihre Hilfe gebraucht wurde. Fanny! Fanny! Wie geht es weiter? Entschuldigung, ich... Moment. Ich liebe sie wie mein Leben. Dann war die Szene zum Glück zu Ende. Es war beschlossen, dass die erste Bühnenprobe der ersten 3 Akte an diesem Abend stattfinden sollte. Mrs. Grant und die Crawfords sollten dafür gleich nach dem Abendessen zurückkommen und alle waren guter Stimmung. Tom freute sich, dass sie solche Fortschritte machten. Edmund war immer noch von der morgendlichen Probe beflügelt und alles, was es noch an kleinen Unstimmigkeiten gegeben hatte, schien vergessen. Dr. Grant ist krank. Er hat nichts von dem Fasan angerührt. Er fand ihn zäh, hat den Teller abräumen lassen. Und seitdem ist er krank. Was für eine Enttäuschung. Wenn Miss Price so gut sein und die Rolle lesen wollte. Tu es, Fanny, wenn es dir nicht ganz zuwider ist. Sie müssen die Rolle doch nur lesen. Und ich denke, sie kennt jedes Wort auswendig. Denn vor ein paar Tagen konnte sie Mrs. Grant an 20 Stellen verbessern. Fanny, ich bin sicher, du beherrschst die Rolle. Das Spiel begann und war... Da sie viel zu sehr mit ihrem eigenen Lärm beschäftigt waren, um das vertraute Geräusch in einem anderen Teil des Hauses zu bemerken, in vollem Gange, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde. Julia stand da. Er ist da! Vater! Er ist da! Er ist schon im Flur! Mansfield Park von Jane Austen. Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier. Teil 1. Es sprachen Erzählerin Sophie Reuss, Fanny Price, Sina Martens, Sir Thomas Bertram, Felix von Manteuffel, Lady Bertram, Johanna Gasdorf, Mrs. Norris, Frauke Pohlmann, Mrs. Price, Almut Henkel, Tom Bertram, Sebastian Zimmler, Edmund Bertram, Timo Weißschnur, Maria Bertram, Lisa Hirdina, Julia Bertram, Luana Welis, Mary Crawford, Sandra Gerling, Henry Crawford, Kilian Land, James Rushworth, Sascha Nathan, Mrs. Rushworth, Cornelia Niemann, Mrs. Grant, Claudia Mischke, John Yates, Isaac Denzler. Mops, Magdalene Artelt. Besetzung, Arne Köhler. Wortaufnahmen, Mike Weißzack und Martin Eichberg. Musikproduktion, Christoph Klaassen und Lisa Harnest. Montage und Mischung der Gesamtproduktion, Thomas Rombach und André Buscharep. Musik, HR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Sebastian Zierer. Orchestration Sarah Lutz. Arrangement Lukas Langgut. Regieassistenz Hertha Steinmetz, Miriam Brandt, Christine Stühlen und Felix Lehmann. Dramaturgie Cordula Hut. Komposition Martina Eisenreich. Hörspielbearbeitung und Regie Iris Drögekamp. Produktion Hessischer Rundfunk mit dem Südwestrundfunk und der Hörverlag 2020. Redaktion Cordula Huth.